أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sind wir bei welchem Hadith? Jo. In dem Namen der Menschen. Genau. Von wem überliefert? Radiallahu anhu. In welchem Buch ist es, dieses Hadith ursprünglich überliefert? Nein. In welches Hadith-Buch ist es? Ach so. Sahih. Barakallahu fiik. Und wir sind in welches Buch gerade? الجامع الحكم العلوم والحكم قل بارك الله فيك يا ابن رجب الحمد لله. طيب wir haben schon gemacht, dass wir wissen, warum die Taten nach ihren Absichten sind. Wir haben auch gemacht, dass jeder Mensch das bekommt, was er beabsichtigt hat. Gestern haben wir über die Hijra gesprochen. Okay, allgemein. Dann sagt Ibn Rajab, und wisse, dass die Tat für jemanden anderen außer Allah in Gruppen ist. Also es ist nicht eine Art, sondern verschiedene Gruppen oder Arten sind. So manchmal ist sie nur Ria. Loses Ria. Augen die Reihe. So, dass man damit mit der Tat eigentlich nur beabsichtigt, die Menschen und die Geschöpfe eine Ria zu machen, gegenüber ihnen eine Augen die Reihe zu machen, für einen Dunya-Zweck. Okay? Wie ist der Zustand der Munafiqin in ihrem Gebet? So wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Geht? Das heißt, und wenn sie zum Gebet aufstehen, stehen sie voll auf. Okay? Aus Riya für die Menschen eigentlich nur. Okay, und sie gedenken Allah nur wenig. Und Allah Azza wa Jalla sagt, فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Also wehe den Betenden, die ihren Gebet vernachlässigen, die Riya machen und das Spenden fernhalten. Ja, sie spenden nicht. Ebenso hat Allah Azza wa Jalla die Kuffar auch mit dem Riya beschrieben. In seiner Aussage: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. Also, und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, in Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen. Okay? Das sind die Kuffar gemeint. Okay, Warum braucht ein Kaffer Ria? Warum braucht ein Kaffer Ria? Ria hier für den Kaffer ist entweder um seine Lüge ein schönes Gesicht zu geben, oder Ria hier ist gemeint, er zeigt seine Stärke, er zeigt seine alles, was er für sich vorgibt. Okay? Verstanden? Und dieser Ria, dieser reine, bloße Ria, der kann kaum von einem Mu'min vorkommen in einer Pflicht wie Beten oder Fasten. Der kann zum Beispiel herantreten oder passieren beim Spenden, ja, bei den verpflichteten Spenden oder beim Hajj und anderen von den äußerlichen Taten, die offenkundigen Taten, die man vor allen Menschen macht, ja. Oder die Taten, deren Nutzen auf mehrere Personen ist. Verstanden? Da kann der Ria, versteht ihr das oder nicht? Das heißt, in die Taten eigentlich, die nur zwischen dir und Allah sind, da kommt kaum Ria rein. Verstanden? Nein. Eine Tat, die nur zwischen dir und Allah, ob du fastest oder nicht, das sieht man dir nicht an. Okay? Da kommt kaum Ria rein. Aber eine Tat, die man eigentlich offensichtlich macht, verstehst du, wie Spende. Ja, musst ja jemandem die Spende geben, normalerweise. Verstehst du? Und so weiter. Da kommt leicht Ria rein oder Hajj. Ja, und so weiter. Weil das offensichtlich ist, dass man das macht. Deswegen kann da leichter Ria reinkommen als eine Tat, die du nur zwischen dir und Allah machst. Verstanden? Oder von den Taten, deren Nutzen auf mehrere Leute übergeht. Okay? Also nicht nur auf dich selber. Also auf andere übergeht. So ist der Ikhlas, die Aufrichtigkeit hier, sehr wertvoll. Ja, sehr wertvoll. Und diese Tat, die mit Ria gemacht wurde, la yashukku muslimun, annahu habit wa anna sahibahu yastahiqu al-maqta min Allah wal-uquba. Also, diese Tat, die rein nur Ria ist, okay? Ich rede über eine Tat, die wirklich nur rein Ria ist, nur Ria. Okay? Das kommt kaum von einem Muslim in ein Gebet oder ein Fasten. Okay? Er kann Ria machen, aber nicht nur aus Ria. Verstehst du jetzt, was ich meine, oder nicht? Mhm. Noch immer nicht. Schau, wenn ein Mu'min Ria macht, das hätten wir in den zweiten Punkt jetzt erklären. Da hat der Ria einen Teil von der Absicht, aber nicht die ganze Absicht. Ich bete für Allah, aber auch damit die Menschen mich sehen. Aber ich rede hier von dem bloßen Nuria. Nuria. Das kommt von einem Muslim nicht vor. In Fasten oder im Gebet. Normalerweise. Ja? Außer ein Munafiq, der betet nur aus Ria. Verstanden oder nicht? Ja, ja. Er betet nur, damit die Menschen ihn sehen. Ein Muslim, auch wenn Ria reinkommt, aber in erster Linie betet er für Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Aber bei einem Mu'min kann der Ria kommen, zum Beispiel was bei Sachen, die offensichtlich sind, wie bei Spende. Ja? Er gibt ihn nur, damit er von ihm gut denkt. Verstehst du und so weiter? Verstanden jetzt oder nicht? Okay. Und diese Tat, kein Muslim zweifelt daran, dass sie nichtig ist, dass sie wertlos ist. Und dass derjenige, der das gemacht hat, von Allah Azzawajal seinen Groll und seine Strafe verdient. Okay? Das ist eh klar, oder? Jemand, der eine Tat nur aus was? Nur damit die Menschen ihn sehen. Nur aus Augendienerei macht. So einer braucht, verdient eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Tat ist nichtig. Und manchmal ist es, ist die Tat für Allah, aber der Riya nimmt an die Absicht teil. Verstanden? Stehst du? Also zum Beispiel, wenn das Gebet Hälfte davon nur aus Riya ist, das komplette Gebet angenommen, was sie? Na warte, ich habe gerade angefangen mit diesem Buch. Okay? Manchmal ist die Tat für Allah, aber der Riya ist ein Teilhaber. Okay? So, wenn dieser Riya vom Grundsatz schon teilnimmt, vom Grundsatz, ja, in den Grundsatz dieser Ibadah teilnimmt, dann weisen die richtigen, authentischen Wortlaute der Scharia darauf, dass diese Tat ungültig ist und nichtig ist auch, genauso wie die erste. Okay? Verstanden oder nicht? Ich habe auch gehört, dass nur dieser Teil nicht angenommen wird, wo man Riya hat. Ist das komplette Gewissen? Was habe ich dir jetzt gerade gesagt? Ich habe gesagt, wenn der Riya in den Grundsatz dieser Tat, ja, das heißt in Usul schon da drin ist. Ja, wenn du zum Beispiel eine Teil, eine Ibadah machst und der Riya kommt nur in Sachen, die aber nicht zu Usul dieser Ibadah gehören, dann wird nur dieser Teil nicht angenommen. Aber wenn der Riya schon in Asl war, in den Grundsatz und im Fundament dieser Ibadah war, halas, ist die Ibadah kaputt. Halas? Zum Beispiel? Zum Beispiel, du stehst auf und fangst schon mit Takbirat al-Ahram an, ja. Okay, und da ist schon Riya dabei. Ja. Okay? Wenn du aber schon betest, zum Beispiel, und auf einmal kommt jemand dann und verschönerst deine Stimme ein bisschen, verstehst du? Bis er wieder rausgeht, wird dieser Teil nicht angenommen. Okay? Ja. Ungefähr ein bisschen so. Okay? In Sahih Muslim von Abu Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, das sagte, Allah tabaraka wa ta'ala sagt, ich bin der am meisten von den Teilhabern auf den Schirk verzichten kann. Auf die Teilhabung, ja, auf die Beigesellung verzichten kann. Wer eine Tat tut und er beteiligt neben mir oder mit mir jemand anderen außer mir, so lasse ich ihm und seinen Teilhaber. Okay? Und Ibn Majah überlieferte den gleichen Hadith mit dem Wortlaut, dann sage ich mich los von ihm. Also Allah Azzawajal sagt sich los von ihm. Und die Tat ist dann für diejenigen, den er teilnehmen gelassen hat. Okay? Und Imam Ahmad überlieferte von Shaddad ibn Aus an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, wer betet aus Riya, yani macht Riya, dann hat er Schirk gemacht. Und wer fastet, macht Riya, dann hat er Schirk gemacht. Und wer Sadaqa gibt, macht Riya, dann hat er Schirk gemacht. Und Allah Azza wa Jalla sagt, ich verzichte auf den Schirk. Okay? Ich teile am besten, ich teile nicht. Yani Allah Azza wa Jalla im Endeffekt verzichtet auf die Tat, weil er kann am meisten darauf verzichten, dass jemand ihm jemanden zur Seite stellt in dieser Tat. Okay? Und Imam Ahmad und Tirmidhi und Majah überlieferten von Hadith von Abi Sa'id ibn Abi Fadala oder Fudala, und keiner von den Sahaba, und er sagte, also dieser Sa'id war von den Sahaba, er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn Allah Azza wa Jal die Ersten und die Letzten an einem Tag, an dem es keinen Zweifel gibt, also Yawm al-Qiyamah, alaikum salam, versammelt, wird ein Ruf errufen. Wenn Schirk in eine Tat, die er für Allah Azza wa Jal gemacht hat, also wer Schirk gemacht hat in eine Tat, die er für Allah Azza wa Jal gemacht hat, dann soll er seinen Lohn von den anderen, nicht von Allah Azza wa Jal, verlangen. Denn Allah Azza wa Jal ist der Reichste, der Teilhaber. Ja, er verzichtet am meisten auf das von diesem Schirk. Und Abbasar überlieferte in seinem Musnad von Hadith al-Dahaq ibn Qais von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, in Allah Azza wa Jal yaqul, ana khayru sharik, fa man ashraka ma'i sharikan, fa huwa li sharikih. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان أخلص له. Okay. Das heißt, Allah عز وجل sagt, ich bin der beste Teilhaber. Ich bin der beste Teilhaber. Wer eine Tat macht und er beteiligt sich an anderen, ja, dann überlasse ich es den anderen. Verstanden? Dann überlasse ich den anderen diese Tat. Okay? Oh, ihr Menschen, seid aufrichtig in euren Taten für Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal nimmt nichts von den Taten an, außer, was nur für ihn aufrichtig ist. Und sagt nicht, das ist für Allah und für die Verwandtschaft. Denn es ist im Endeffekt dann für die Verwandtschaft. Und Allah bekommt nichts davon. Und Allah Azza wa Jal hat nichts davon. Yani, es gelangt nichts davon zu Allah Azza wa Jal. Und sagt nicht, das ist für Allah und euer Angesicht. Denn es ist im Endeffekt für euer Angesicht. Und Allah Azza wa Jal hat nichts oder nimmt nichts davon. Und An-Nasa'i überlieferte mit einer guten Überlieferungskette von Abi Umamah al-Bahili, dass ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sagte, ja Rasulullah, wenn ein Mann kämpft, er strebt nach der Lohn, dem Lohn, die Belohnung gerne, und dass er erwähnt wird. Wofür? Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shay'a la, nichts bekommt er. Okay, nichts bekommt er. Dann hat er es dreimal wiederholt und der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, la shay'a la. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah azza wa jal nimmt nichts von den Taten, außer was aufrichtig, also mit Ikhlas ist und für sein Angesicht oder damit sein Angesicht gestrebt, nach seinem Angesicht gestrebt wird. Okay. Und Al-Hakim überlieferte von Hadith von Ibn Abbas, ein Mann sagte, ja Rasulullah, ich stehe in den Zustand, yani es gibt yani in einer Situation, ja, was ich tue etwas, yani besser gesagt, und ich beabsichtige damit Allahs Angesicht. Aber ich will auch, dass man mich sieht. Dass man dass man mich sieht, yani, dass man mich anerkennt. Yani. Ha? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht auf ihn geantwortet. Dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nichts auf ihn geantwortet, bis der Vers hinabgesandt wurde. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Und wer auf das Treffen, ha, mit seinem Herrn hofft, der soll was Gutes tun und niemanden in der Ibadah zu seinem Herrn beigesellen. Okay, kann ich auch gerne machen. Okay. Und von dem, was mit dieser Bedeutung ist, dass die Tat, und dass die, nämlich dass die Tat, wenn sie mit etwas von Riya vermischt wurde, dass sie ungültig ist, von den Leuten, die das von den Salaf, die das überliefert haben, ist Ubad ibn Samit, Abu Darda, Al-Hasan, Sa'id ibn Zayb und andere. Und in Marasil von Qasim Mukhaymara von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah azza wa jal nimmt keine Tat an, in der es einen Senfkorn von Riya ist. Okay. Und dann sagt Ibn Rajab, und wir kennen von den Salaf darin keine Meinungsverschiedenheit. Okay? Auch wenn da in dieser Meinungsverschiedenheit in die späteren dann gekommen ist, wie Ibn Rajab sagt. So, er sagt dann, wenn die Niyya zum Dschihad vermischt wird, ja, also eine Niyya, eine andere Niyya, außer Riya, was ist dann? Ja, er will zum Dschihad gehen, nicht nur für Allah, aber auch für Geld. Okay? Oder dass er was von der Ghanima bekommt, oder für Tijara, für Handel. Ja? Dann verringert das von dem Lohn seines Dschihads. Okay? Und vernichtet das nicht zur Vollkommenheit. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Vorhin. Ja? Das ist nicht in den Grundsatz, sondern er will auch, ja, damit, das ist etwas, was nicht in den Grundsatz der Tat ist, so verringert das von seinem Tat und lässt sie nicht komplett ungültig sein. In der Sahih Muslim von Abdullah ibn Amr, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, inna al-ghuzata idha ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thuluthay ajrahum fa in lam yaghnamu shay'an tamma lahum ajruhum. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn die Mujahideen, ja, eine Ghanima bekommen, dann haben sie schon 2/3 ihres Lohnes bekommen, durch diese Ghanima. 2/3 des Lohnes von Allah ist weg. Das ist eine Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Okay? Weil du hast schon hier einen Lohn bekommen. Das ist ja auch ein Lohn von Allah, diese Ghanima. Verstanden? Ich kann einem Jad nicht sagen, ich will keine Ghanima. Nein, ach, das ist Rizq von Allah Azza wa Jal. Verstehst du? Natürlich, du kannst es nachher auch verkaufen und das Geld dafür spenden. Das ist deine Sache. Verstehst du? Aber das ist ja auch ein Lohn von Allah. Aber 2/3 des Lohnes in Akhira sind, ist weg. Wenn sie keine Ghanima bekommen, haben sie ihr Lohn vollständig. Verstanden? Warum? Weil hier, du hast einen Lohn in der Dunya bekommen, du einen Lohn in der Akhira, so ist das gerecht von Allah Azza wa Jal. Okay? Wir erwähnten schon bereits Hadith, die darauf hinweisen, dass wer mit seinem Dschihad etwas von der Dunya beabsichtigt, dass er keinen Ajr bekommt. Und dies ist, interpretiert man, oder bedeutet, dass er nur mit seinem Dschihad die Dunya beabsichtigt. Nicht zwischen die zwei Sachen vermischen. Das heißt, jemand, der nur mit seinem Dschihad die Dunya beabsichtigt, der bekommt gar nichts. Okay? Aber jemand, der mit seinem Dschihad zum Beispiel Allah Azza wa Jal beabsichtigt, aber will auch ein bisschen schöne Begierden der Dunya bekommen, ein bisschen Ghanima oder Lohn oder das, so, das ist zusätzlich, ja, dann verringert das von seinem Lohn. Okay? Verstanden? Und Imam Ahmad sagte, التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص له على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره. يعني er sagt, jemand, der zum Dschihad geht, ja, und er ist Händler dabei, ja, oder er vermietet was, ja, oder mietet was, ja, und so weiter, yani der aus Dunya Nutzen auch hingeht, ist ihr Lohn, diese Leute, deren Lohn ist so viel wie der Ikhlas in ihrer Nähe. Verstanden? Yani je nach ihrem Ikhlas in der Nähe für den Dschihad bekommen sie den Lohn, den Rest bekommen sie nicht. Okay. Wenn das seine einzige Absicht ist. Ja, dann ist es so. Habe ich gerade vorhin gesagt. Wenn er nur für Dunya rausgeht, bekommt er gar nichts. Hat er schon den Lohn bekommen. Okay? Ausdrücklich nicht rausgeht. Okay? Natürlich, so einer ist nicht jemand, der aus Dunya, aber auch für Allah ausdrückt. Ja? ist nicht wie einer, der nur mit seinem Geld und Besitz nur für Allah in Dschihad geht. Okay? Und seine Absicht mit nichts anderes vermischt. Und er sagte auch über denjenigen, der Lohn bekommt für den Dschihad, er sagte, wenn er nicht für diese Darahim, für dieses Geld ausgerückt ist, dann kein Problem, soll er nehmen. Okay? Aber, wenn einer von euch, wenn er dieses Geld bekommt, rückt er aus, und wenn er dieses Geld nicht bekommt, bleibt er zu Hause, ja, dann ist nichts Gutes darin. Das ist die Aussage von wem? Imam Ahmed. Okay? Verstanden? Von Abdullah ibn Amr, der sagte, warum bin ich da? Wenn einer Lohn bekommt, wie gesagt, das ist die gleiche Bedeutung wie vorhin. Ja, wenn einer Lohn bekommt, dann ist es, wenn er Geld nachher bekommt, ohne dass er es als Bedingung gestellt hat, oder ohne dass er dafür ausgedrückt ist, dann ist kein Problem. Aber wenn jemand nur deswegen rausgeht, dann ist es katastrophal natürlich. Ausrückt. Und Al-Auza'i sagte, wenn die Nia von den Ghazi, also der Ausrücker, also der Mujahid, für den Dschihad, das heißt, der Nia ist nur der Dschihad, dann kein Problem, soll er nehmen. Aber das Gleiche sagt man dann auch über jemanden, der für Hajj rausgeht, für Hajj geht, ja. Er nimmt etwas, damit er damit Hajj macht. Entweder für sich oder für jemand anderen. Okay? Das heißt, wenn er das nimmt, wirklich nur mit der Absicht, dass er dieses Geld nimmt, verstanden? Ist das klar? Wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn er das richtig verstanden hat, eine richtige Absicht hat, so eine Absicht mit Ikhlas, dass man das nicht für Allah macht. Man macht diese Tat und während dieser Tat ist vielleicht ein bisschen ein Real. Ja, dann kommt darauf an, wo hat sich das reingeschlichen. Okay? Wir haben es ja gesagt, wenn es ein Grundsatz der Tat ist, dann macht es die Tat kaputt. Aber in der Tat selbst, also nicht in der Absicht, sondern in der Tat selbst, das ist ein bisschen Real. Ja, es ist ja in der Absicht im Endeffekt. Es ist ja alles die Absicht. Die Tat wird gesteuert von ihrer Absicht. Ja, wenn am Anfang? Am Anfang war die Absicht vollkommen rein. Und dann mit der Zeit hat sie sich verändert ein bisschen. Dann kommt es darauf an, wo sie es verändert hat. Verstehst du? Dann kann man schauen, dass man immer wieder seine Absicht, seine Nähe was, erneuert. Wenn man zum Dschihad geht, ach nee, wenn man das Leiden unserer Geschwister und Mütter und Väter nicht ertragen kann, ja nicht. Man tut es sicher für Allah. Ach nee, das ist eine Absicht, ja nicht. Das ist für Allah, also, und ja nicht, aus Befehl und aus ja nicht, wie sagt man das, aus Gehorsamkeit zu Allah, also, weil Allah, also, diese Liebe und diese Zuneigung zwischen dem Gläubigen verpflichtet hat. So, wenn jemand das aus diesem Grund tut, dann ist es inshallah kein Problem und es ist inshallah aufrichtig. Barakallahu fik. Das heißt, wenn jemand jetzt zu Hajj geht und er beabsichtigt, nur ein bisschen Handel zu betreiben, alles. Okay? Dann hat er sein Lohn was bekommen. Verstanden? Und wenn jemand jetzt zu Hajj geht, verstehst? Und er beabsichtigt er eigentlich nur für Allah, aber er will nebenbei das und das tun, dann verringert das von seinem Lohn. Verstanden? Wenn aber der Grundsatz der Tat für Allah ist. Der Ursprung. Ja? Und dann kam die Niyyah zum Lehren im Nachhinein. Ja? Der Ewe ist nur also ein Gedanke ist und der hat sich abgewehrt. Dann schadet ihm das inshallah ohne Meinungsverschiedenheit. Da gibt es nur keinen Mann. Wenn er aber sich darin steigert, ja, vernichtet das seine Tat oder nicht? Darüber gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten von dem Salaf. Diese Meinungsverschiedenheit überlieferte und erzählte Imam Ahmad und Ibn Jarir al-Tabari und sie überwogen, ja, dass seine Tat nicht damit ungültig wird und dass er wegen seiner ersten Nähe belohnt wird. Und dies überlieferte, wird überliefert von Al-Hassan al-Basri und anderen. Und für das argumentiert, also für diese Meinung, argumentiert man mit das, was Abu Dawud überlieferte von Ata al-Khurasani, dass ein Mann sagte, ja Rasulullah, mein Sohn Salama, nein, Bani Salama, mein Sohn, Bani Salama, alle kämpfen. So gibt es für sie welche, die für Dunya kämpfen und welche für die, die aus Rettung kämpfen. Ja, sie wollen den anderen beistehen. Ja? Und für welche davon, die an einem Streben nach Angesicht Allahs kämpfen. So, wer von denen ist der Shahid? Er sagte, alle, wenn der Grundsatz ihrer Angelegenheit, ja, dass Allahs Wort das Höchste ist. Okay, der Grundsatz ihrer Absicht ist, dass Allahs Wort das Höchste ist. Und Jarir erwähnte, dass diese Meinungsverschiedenheit nur über die Tat, deren Anfang mit Ende verbunden ist, oder umgekehrt, deren Ende mit Anfang verbunden ist. Wie Salah, Siyam, Hajj und so weiter. Okay? Da ist die Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Okay? Ob das angenommen wird oder nicht. Ja? Ob das die Tat von kaputt macht oder nicht. Okay? Was aber die Tat betrifft, wo es keine Verbindung gibt, zum Beispiel wie Lesen, Dhikr, Ausgeben von Geld, Verbreiten von Wissen. Okay? So wird das unterbrochen. Okay? Oder wird das getrennt. Das heißt, die Tat hört dann nur auf, sobald eine andere Nähe kommt, hört die Tat bei Allah Azza wa Jalla auf. Verstanden? Da braucht man die Nähe zu einer. Okay? So wurde von Sulaiman ibn Dawud al-Hashim überliefert, dass er sagte, vielleicht oder manchmal erzähle ich einen Hadith und ich habe eine Absicht, ich habe eine Nähe. Dann, wenn ich dann in der Mitte bin, ja, dann wenn ich schon einiges davon gelesen habe und erzählt habe, verändert sich meine Nähe. So, dieser eine Hadith benötigt dann mehrere Absichten. Er muss dann in der Nähe was erneuern. Dies ist aber nicht über den Dschihad, wie im Mursal von Ata al-Khurasani. Er sagte, der Dschihad benötigt, dass man in der Reihe steht. Okay? Und man kann nicht einfach so gehen. Man darf diese Reihe dann nicht mehr verlassen. Okay? So ist es wie der Hajj, das zum Anfang mit Ende verbunden ist. Also in dieser Schlacht zumindest. Wenn er aber eine Tat für Allah macht, aufrichtig nur für Allah macht, dann hat Allah Azza wa Jal ihm den Lob, den schönen Lob und schöne Anerkennung in den Herzen der Muslime dafür gegeben. Und er hat sich über Allahs Gnade und Barmherzigkeit gefreut und nimmt daraus eine frohe Botschaft für ihn, dann schadet ihm das nicht. Okay? Verstanden? Ist das klar? Nein. Und in dieser Bedeutung, oder mit dieser Bedeutung kam der Hadith von Abi Dharr, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gefragt wurde über den Mann, der eine Tat für Allah tut, von den Guten, und die Menschen loben ihm dafür. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dies ist die eilende Bushra für den Mu'min. Das ist jetzt in dieser Zeit, es gibt hier das Ewige und das Jetzige. Das ist die jetzige Bushra, frohe Botschaft, Verkündung der frohen Botschaft für den Mu'min. Okay? Überliefert der Muslim. Und Ibn Majah überliefert, und er ebenso überliefert das Ibn Majah, und bei ihm ist der Wortlaut ein bisschen anders, wo er sagt, der Mann tut die Tat für Allah, dann lieben ihm die Menschen dafür. Okay? Und dann sagt er, das ist von der Gnade Allahs, oder das ist von der jetzigen Verkündung der frohen Botschaft für den Mu'min. Also jetzigen Verkündung der frohen Botschaft für den Mu'min. Okay? Und mit dieser Bedeutung erklärte es Imam Ahmad, also diesen Hadith, Imam Ahmad und Ishaq ibn Rahawiyah und Ibn Jarir al-Tabari und andere. Ebenso der Hadith, der von At-Tirmidhi überliefert wurde und auch von Ibn Majah, vom Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass ein Mann sagte, ja Rasulallah, der Mann oder der eine tut eine Tat, dann freut ihm das. Ha? Wenn er das dann sieht, gefällt ihm das. Dann sagte der Prophet, wenn man das dann sieht, gefällt ihm das. Er sagt, dann bekommt er zwei Löhne, einer für die heimliche und einer für das öffentliche. Okay? Er freut sich nur darüber. Es ist nicht so, dass er es dafür macht, okay, sondern er freut sich. Dass zum Beispiel, wenn er etwas übersetzt hat, er freut sich. Er hat ein Buch zum Beispiel übersetzt für Allah Azza wa Jal. Und das Buch steht er auf einmal dort auf diesem Tisch. Und es wird schon verbreitet. Er freut sich. Alhamdulillah. Das ist nicht. Ja, warum nicht? Ich habe gedacht, das ist nicht. Rabbika fahaddith. Ich habe gedacht, das ist nicht. Nein, du freust dich, dass diese Tat Früchte gezeigt hat. Verstehst du? Und du hoffst natürlich dabei auch, dass dabei der Ikhlas war. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn er sieht, dass etwas geklappt hat, verstehst du, warum sollte er sich nicht freuen? Verstehst du, was ich meine? Oder beste Beispiel dafür, die Mujahideen. Er freut sich, dass Allahs Feind besiegt wurde. Ist das real? Okay, verstanden? Und dann sagt Ibn Rajab, und darauf begnügen wir uns von diesen Worten über Ikhlas und Riya, denn es ist Genügenheit darin, für den, der wirklich einen Herzen hat, subhanallah. Und im Allgemeinen, wie schön ist die Aussage von Sahl ibn Abdullah, als er sagte, لَيْسَ عَلَى النَّفْسِ شَيْءٌ أَشَقَّ مِنَ الْإِخْلَاصِ. Nichts ist für den Nafs schwieriger als Ikhlas, Aufrichtigkeit. لَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِيهَا نَصِيبٌ. لَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ. Nichts ist für den Nafs schwieriger als der Ikhlas. Warum? Weil sie darin keinen Anteil hat. In den Ikhlas. Wenn der Ikhlas da ist, hat die Nafs keinen Anteil mehr. Deswegen nichts ist dafür für den Nafs schwieriger als der Ikhlas. Verstanden? Und Yusuf bin Hussein al-Razi sagte, die wertvollste Sache oder Angelegenheit in der Dunya ist Al-Ikhlas. Ja? Und wie oft wurde angestrengt oder hat man sich angestrengt, um den Riya fallen zu lassen? Ja, nee, wie oft strenge ich mich an, um den Riya von meinem Herzen fallen zu lassen? Ja? Und es ist so, als würde ich einen Ast abschneiden und der wächst von woanders. In den Herzen. Und Ibn Uyayna sagte, von den Dua von Mutarif ibn Abdullah war, dass er gesagt hat, Allahumma inni astaghfiruka bima tubtu ilayka min thumma udtu fih wa astaghfiruka mimma ja'altahu laka ala nafsi thumma lam afi bihi afi laka bih wa astaghfiruka bima za'amta anni aradtu bihi wajhuk fa khalata qalbi minhum ma qad alim. Er sagt von Dua von ihm von Mitrif war Allahumma, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung für das, was ich bereut habe, ja, zu dir, und dann wieder darin zurückgekehrt bin. Und ich bitte dich um Vergebung für etwas, was ich für dich beabsichtigt habe, ja, und dann nicht eingehalten habe. Und ich bitte dich um Vergebung für etwas, wo ich behauptet habe, dass ich dein Angesicht damit beabsichtige, und dann vermischte sich in meinem Herrn das, was du weißt. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا.